Die Bücher-, Foto- und Kunstgewerbeausstellung der TVRK zum Tag der Sonne wurde am 6. April in Moskau, Russland eröffnet. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch die Fotos über ihr revolutionäres Leben und ihre Verdienste und die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un waren zu sehen. Es wurden ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher, Fotos, Briefmarken über die TVRK und die Kunstgewerbe, die von Klugheit und Talent der koreanischen Nation zeugen, zur Schau gestellt. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise, die Mitglieder der Organisation für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und die Mitarbeiter des Presse- und Nachrichtenwesens Russlands sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Russland und seine Mitarbeiter. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Und am 11. April wurde in der russischen Stadt St. Petersburg die Bücher-, Foto- und Kunstgewerbeausstellung der TVRK zum Tag der Sonne eröffnet.